Erster Jephtha aus Gilead war ein mutiger Held, aber er war der Sohn einer Prostituierten, Gilead war sein Vater. Zweiter, als Gileads Ehefrau Söhne bekam und diese erwachsen wurden, vertrieben sie Jephtha und sagten zu ihm, du darfst in unserer Familie nichts erben, denn du bist der Sohn einer anderen Frau. Dritter, Jephtha floh vor seinen Brüdern und lebte im Land Tob. Dort versammelten sich Männer um ihn, die Ärger suchten, und sie zogen mit ihm in den Kampf. Vierter, nach einiger Zeit begannen die Ammoniter Krieg mit Israel. Fünfter, als die Ammoniter Krieg mit Israel begannen, gingen die Ältesten von Gilead, um Jephtha aus dem Land Tob zu holen. Sechster, sie sagten zu Jephtha, komm und werde unser Anführer, damit wir gegen die Ammoniter kämpfen können. Siebter, Jephtha antwortete den Ältesten von Gilead, ihr habt mich gehasst und aus meiner Familie vertrieben. Warum kommt ihr jetzt zu mir, wo ihr in Not seid? Achter, die Ältesten von Gilead antworteten Jephtha, ja, wir sind jetzt zu dir zurückgekommen. Wenn du mit uns gehst und den Krieg gegen die Ammoniter führst, sollst du unser Anführer für alle Einwohner Gilead sein. Neunter, Jephtha antwortete den Ältesten von Gilead, wenn ihr mich zurückholt, um den Krieg gegen die Ammoniter zu führen, und der Herr mir den Sieg über sie gibt, dann will ich euer Anführer sein. Zehnter, da sagten die Ältesten von Gilead zu Jephtha, der Herr soll unsere Vereinbarung hören. Wir werden wirklich tun, was du gesagt hast. Elfter, daraufhin folgte Jephtha den Ältesten von Gilead, und das Volk machte ihn zu seinem Anführer. Jephtha betete in Mizpah zum Herrn und erzählte ihm alle seine Sorgen. Zwölfter, danach schickte Jephtha Boten zum König der Ammoniter mit der Nachricht, was willst du von mir, dass du gekommen bist, um mein Land anzugreifen? Dreizehnter, der König der Ammoniter antwortete Jephthas Boten, als Israel aus Ägypten kam, hat es mein Land weggenommen, vom Arnon bis zum Jabbok und bis zum Jordan. Gib es jetzt friedlich zurück. 14. Da schickte Jephtha noch einmal Boten zum König der Ammoniter. 15. Und ließ ihm sagen, so spricht Jephtha, Israel hat den Moabitern und Ammonitern ihr Land nicht weggenommen, 16. sondern als sie aus Ägypten kamen und Israel durch die Wüste bis zum Schilfmeer und dann nach Kades gelangt war. 17. Schickte Israel Boten zum König von Edom mit der Bitte, lass uns doch durch dein Land ziehen. Aber der König von Edom erlaubte es nicht. Israel schickte auch Boten zum König von Moab, aber auch er wollte es nicht. Deshalb blieb Israel in Kades, 18. wanderte durch die Wüste, ging um das Land Edom und Moab herum und erreichte so das Gebiet östlich von Moab. Sie lagerten sich jenseits des Arnon und betraten Moabs Gebiet nicht, denn der Arnon bildet die Grenze Moabs. 19. Danach schickte Israel Boten zum Amoriterkönig Sihon, dem König von Heschbon. Israel ließ ihm sagen, lass uns doch durch dein Land zu unserem Ort ziehen. 20. Aber Sihon traute Israel nicht und wollte sie nicht durch sein Gebiet ziehen lassen. Stattdessen versammelte Sihon sein ganzes Heer, sie lagerten sich bei Jahaz, und er griff Israel an. 21. Aber der Herr, der Gott Israels, gab Sihon und sein ganzes Volk in die Hände der Israeliten, so dass sie sie besiegten. So eroberte Israel das ganze Land der Amoriter, die dort wohnten. 22. So nahmen sie das ganze Gebiet der Amoriter ein, vom Arnon bis zum Jabbok und von der Wüste bis zum Jordan. 23. Also. Der Herr, der Gott Israels, hat die Amoriter vor seinem Volk Israel vertrieben, und du willst ihr Land besitzen? 24. Sicherlich nimmst du das Land in Besitz, das dein Gott Kamos dir gibt. Und das Land, das der Herr, unser Gott, vor uns vertrieben hat, nehmen wir in Besitz. 25. Und bist du jetzt etwa besser als Balak, der Sohn Zippors, der König von Moab? Hat er etwa mit Israel gestritten oder gegen sie gekämpft? 26. Israel wohnte 300 Jahre lang in Heschbon und seinen Dörfern, in Aror und seinen Dörfern und in allen Städten beidseits des Arnon. Warum habt ihr sie in dieser Zeit nicht an euch genommen? 27. Ich habe dir nichts getan, was dir schadet, aber du tust mir Unrecht, indem du mich angreifst. Der Herr, der Richter, soll heute zwischen den Israeliten und den Ammonitern entscheiden. 28. Aber der König der Ammoniter hörte nicht auf die Worte, die Jephtha ihm schickte. 29. Da kam der Geist des Herrn über Jephtha. Er zog durch Gilead und Manasse nach Mizpah in Gilead und von dort gegen die Ammoniter. 30. Und Jephtha machte dem Herrn ein Versprechen und sagte, wenn du die Ammoniter wirklich in meine Hände gibst, 31. dann soll derjenige, der mir aus der Tür meines Hauses entgegenkommt, wenn ich sicher von den Ammonitern zurückkehre, dem Herrn gehören. Und ich werde ihn als Brandopfer opfern. 32. Danach zog Jephtha gegen die Ammoniter, um zu kämpfen, und der Herr gab sie in seine Hände. 33. Er fügte ihnen eine sehr große Niederlage zu, von Aror bis nach Minnit, wobei er 20 Städte eroberte, und bis nach Abel-Keramim. So wurden die Ammoniter vor den Israeliten erniedrigt. 34. Als Jephtha nach Mizpah zu seinem Haus kam, kam ihm seine Tochter mit Trommeln und Tanz entgegen. Sie war sein einziges Kind, er hatte außer ihr keine anderen Kinder. 35. Als er sie sah, riss er seine Kleider entzwei und rief, ach, meine Tochter! Wie sehr machst du mich traurig! Gerade du bringst mich ins Unglück, denn ich habe dem Herrn ein Versprechen gemacht und kann es nicht zurücknehmen. 36. Sie antwortete ihm, mein Vater, wenn du dem Herrn ein Versprechen gemacht hast, dann mach mit mir, was du versprochen hast. Der Herr hat dafür gesorgt, dass du dich an deinen Feinden, den Ammonitern, rächen konntest. 37. Doch bat sie ihren Vater, erlaube mir bitte, dass ich noch 2 Monate in Ruhe gelassen werde. Ich möchte mit meinen Freundinnen in die Berge gehen und betrauern, dass ich als Jungfrau sterben werde. 38. Er antwortete, geh, und ließ sie für 2 Monate gehen. Da ging sie mit ihren Freundinnen und betrauerte in den Bergen, dass sie als Jungfrau sterben würde. 39. Aber nach 2 Monaten kehrte sie zu ihrem Vater zurück, und er erfüllte sein Versprechen an ihr. Sie hatte aber nie einen Mann gekannt. Und es wurde eine Sitte in Israel, 40. Von Jahr zu Jahr gehen die Töchter Israels hin, um die Tochter des Gileadeiters Jephtha jedes Jahr 4 Tage lang zu beklagen.